Mit der Kraft der Freundschaft, mit Teamwork, kämpfen sie gemeinsam gegen das Böse und sie retten Katzen in Not. Go, go, Pussy Rangers! Go, go, Pussy Rangers! Go, go, Pussy Rangers! Save all pussies from their dangers! Go, go, Pussy Rangers! Go, go, Pussy Rangers! Go, go, Pussy Rangers! Save all pussies!